Wie? Schreib ein bisschen was und den Rest unterhalten wir uns sozusagen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Worüber haben wir letztens geredet, Barakallahu fiik? Über? Nein, Aqida. Über was? Worüber haben wir letztens geredet in Aqida? Über Schirk. Stimmt's? Freitag. Über Schirk haben wir geredet, stimmt's? In Aqida. Wir haben erwähnt die großen vier Arten von Schirk-Rechner. Die vier Arten von Schirk Al-Akbar. Könnt ihr euch erinnern, Barakallahu fiik? Da haben wir nur über, glaube ich, nur über zwei geredet, zwei sind uns übrig geblieben, wir haben sie nicht erwähnt. Stimmt's? Okay? Der große Schirk. Und seine vier Arten. Okay? Was ist der große Schirk? Noch einmal. Zur Wiederholung. Was ist ein großer Schirk, ja, Shabab? Was ist großer Schirk? Was macht großer Schirk? Okay, aber was ist der Hoken von großer Schirk? Wenn jemand großer Schirk macht, was ist dann? Er ist los. Er muss warten. Ich bin Muskel. Das ist kein Muskel, stimmt. Großer Schirk ist der Schirk oder die Art vom Schirk, weil es gibt ja zwei Arten. Großer Schirk und kleiner Schirk. Großer Schirk ist der, wenn du ihn begehst, bist du aus dem Islam raus. Und Schirk bedeutet, dass du Allah subhanahu wa ta'ala, dass du eine Eigenschaft, die spezifisch ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala, dass du sie jemand anderen zuschreibst. Durch eine Aussage oder eine Tat. Durch eine Aussage oder eine Tat. Dass du jemanden zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala beigesetzt in Ibadah, dass du ihn einen Partner beigesetzt in Ibadah oder in anderen Sachen, die spezifisch sind nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Letztens haben wir erwähnt, also die erste Art von Schirk, Schirku Da'wa. Schirku Da'wa oder Schirk in Dua. Schirk in Dua. Was bedeutet Schirk in Dua? Dass du Dua jemanden anderen machst außer Allah. Dua, was bedeutet Dua in Arabisch? Nida. Dua, schau. Dua bedeutet in der arabischen Sprache ein Nida. Oder so geschrieben. Was ist Nida? Yunadi. Rufen. Min Adawati Nida, zum Beispiel Wörter, die man für Rufen verwendet in der arabischen Sprache. Ja, Ayyuhal, Haya, was gibt's noch zum Rufen? Aber ganz besonders in diesem Fall hier ist was? Ja. Ja, Allah. Du kommst zum Grab und sagst, ja, Ustaz, rufst den Toten im Grab. Wer so was macht, ist aus dem Islam rausgekommen. Warum? Weil der Tote ist für ihn Allah geworden. Ja, Allah, dass du Allah rufst, dass er dir etwas gibt, was du brauchst, oder dass er von dir etwas entfernt, was? Was willst du, dass Allah von dir entfernt? Etwas, was gut ist, ne? Deine Sünde. Zum Beispiel, oder was anderes? Etwas Schlechtes. Du verlangst von Allah, dass er dir was gibt. Was Gutes, was du brauchst. Und dass er von dir entfernt das Schlechte, was dich getroffen hat. Was dich getroffen hat, okay? Ja. Wenn du das etwas von jemand anderem verlangst, ja, was dir nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann, okay, ist das Schirk. Aus Schirk in Dua. Dann haben wir ein bisschen was darüber erzählt. Letztens, es ist schlecht, wenn die Brüder selbst nicht lesen und sich und diese Sachen wiederholen und sowas, weil es ist, sie werden sich nichts merken können. Okay? Jemand kommt einmal im Monat, platzt da und wie ein Fallschirmspringer, der ohne GPS ins falsche Platz gelandet. Wo bin ich? Ja, und dann musste ich vorbereiten, was lernen wir, worüber werden wir lernen. Das ist eine Schule, Schule, die wir machen. Eine Kinderschule. Dann haben wir letztens erwähnt, Schirk in Dua müsst ihr zu Hause in Shalotella nachrecherchieren, wiederholen. Dann haben wir erwähnt, zweite Sache, Schirk in Nie. Was ist Nie? Absicht. Absicht. Was bedeutet Absicht? Etwas wollen. Ja? Oder Irada, Wille. Oder Qasd, Ziel. Ja? Bezwecken. Ja? Kann man das so sagen? Esch? Bezwecken. Mittel zum Zweck. Das ist Zweck. Warum machst du etwas? Was willst du damit bezwecken? Verstehst du das? Ja? Mein Deutsch ist nicht so gut. Aber manche Brüder können auch schlechter reden als ich. Es ist so lahm, was da ist. Was soll's? Leider. Wenn wir eine andere Sprache haben, mit der wir kommunizieren können, ja, la bismillah, ja, aber jetzt ist Deutsch die, unsere Sprache, mit der wir kommunizieren. Ja. Ich würde Türkisch, Kurdisch, Tschetschenisch, Russisch auch reden, aber kann ich nicht. Ach so. Ja, ich kann nicht, aber Deutsch können wir nicht, aber müssen wir lernen. Wichtig. Egal. Schirk in Absicht, was haben wir gesagt? Schirk in Nie und Irada und im Qasd. Du machst Schirk in Nie. Warum du eine Tat machst, eine Tat der Ibadah natürlich wird hier gemeint, eine Tat der Ibadah. Wieso machst du sie? Wieso betest du? Wieso fastest du? Wieso spendest du? Wieso machst du Hajj? Wieso machst du Zikr? Wieso gehst du Dschihad? Wieso all diese Sachen? Wieso? Wenn jemand irgendeine Art von Ibadah für jemanden anderen macht, nicht für Allah, ist er ein Muschrik. Okay? Im Grunde. Das ist der große Schritt. Und darüber haben wir auch einige wichtige Sachen erwähnt letztens in Shalatella, falls ihr euch erinnern könnt. Dann haben wir gesagt, dritte Art von Schirk und vierte Art von Schirk, darüber haben wir, glaube ich, nicht geredet, wir hatten keine Zeit. Stimmt's? Wir haben die Arten erwähnt, aber nicht. Oh ja, eins und zwei haben wir erwähnt. Weil dann habe ich mich hingesetzt. Drei und vier haben wir auch erwähnt. Drei und vier haben wir nur erwähnt, aber nicht detailliert. Keine Ahnung. Okay? Schirku etta. Schirk in Gehorsamkeit. Schirk in Gehorsamkeit. Das erwähnen wir in Shalatella jetzt. Und die vierte Art Schirku, Schirku el-Mahabba. Schirk in Liebe. Schirk in Liebe. Liebe ist eine wichtige Sache. Wie Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sagt, Liebe ist der Kopf. Und die Flügel sind Khauf über Raja. Und auf diese Art und Weise fliegt die Seele zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Kopf ist Liebe. Schaut. So sieht es aus. Kopf. Und das sind die Flügel. Das ist Mahabba. Das ist Khauf, das ist Raja. Ja? Liebe und das sind seine Flügel. Angst und Hoffnung. So fliegt man zu Allah. Wenn eins von diesen Sachen fehlt, kommst du niemals an Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Die Sufis zum Beispiel, sie sagen nur Liebe. Ja? Okay, wie kommst du zu Allah? Liebe, Liebe. Wo ist Angst vor Allah? Ja? Wo ist Khauf, Angst vor Allah, Ehrfurcht? Wo ist Hoffnung? Bei den Murji'a ist Hoffnung und die fliegen in diese Richtung. Ja? Bei den Khawarij haben sie, wie sagt man das, nur Angst. Sie fliegen in diese Richtung. Ja? Haben diese nicht. Allah muss dann. aber das ist ein anderes Thema, weil wir haben über Liebe geredet. Als was? Liebe als Schart von Shurut, La ilaha illallah. Na, wer La ilaha illallah sagt, aber diese Voraussetzung beinhaltet den La ilaha illallah, seine Schahada nicht, er ist kein Muslim, er ist ein Kafir. Zum Beispiel jemand kommt und sagt La ilaha illallah, aber er sagt, ich liebe La ilaha illallah nicht. Ich liebe La ilaha illallah nicht. Ich liebe Allah nicht. Ich liebe Rasulullah nicht. Verstehst du das, Barakallahu Fikum? Nicht, dass ihr euch verwirren lässt vom Hadith oder von Leuten, die Leute wirklich verwirren. Gezielt oder? Hamza, bist du dabei? Manche Leute wollen die Menschen verwirren und sagen, okay, Umar radiallahu anhu sagte zum Propheten, ja Rasulullah, inni la uhibbuk, ich liebe dich. Über alle, außer über mich selbst. Ja? Der Prophet sagte, la, ja Umar. Ja? Nein, sicher nicht. So geht das nicht. Ja. Du wirst nicht glauben, bis du mich nicht mehr liebst als dich selbst. Ja? Und dann sagte Umar radiallahu anhu, Alana, ja, Rasulullah, jetzt liebe ich dich mehr als mich selbst. Okay? Jemand wird kommen und sagen, schau, der Mann hat nicht, das ist Beweis, dass Mahabba nicht Voraussetzung ist für La ilaha illallah. Liebe. Sagen wir, hat Umar radiallahu anhu den Propheten nicht geliebt? Oder hat er ihn geliebt, aber sich selbst hat er mehr geliebt? Ja? Er hat ihn geliebt, den Propheten. Ja? Das bedeutet, er hat ihn geliebt. Nur diese Liebe ist ja natürlich mit dem Iman verbunden. Wir haben Aslul Iman. Aslul Iman, Fundament des Imans. Okay? Die Grundlage des Imans. Und Mahabba als ein Teil des Imans oder wie sagt man das? Die Essenz des Imans als Mahabba oder der Ibada hat auch seinen Asl. Ja? Du sagst, er hat Aslul Iman, Aslul Mahabba. Ja? Das Fundament der Liebe hat er. Aber manche Leute, dessen Iman stärker ist, seine Liebe ist natürlich auch größer, ja? Entsprechend der Größe seines Imans. Verstehst du das, Barakallahu Fikum? Auch Angst. Ja? Der eine hat Angst vor Allah. Wenn man sagt, Allah erfüllt die Nullmacht, wie Sahaba, die dann Allah erleben. Ja? Du hast Angst auch vor Allah. Aber deine Angst ist nicht so groß wie seine Angst, weil sein Iman ist größer, dadurch ist auch seine Angst größer. Du hast Angst vor Allah, aber du machst Sünden und so und vergisst es und sowas, aber der hat solche Angst vor Allah, subhanahu wa ta'ala, er vergisst nie. Dass er sagt, ja, ich habe vergessen, dass man nicht rauchen darf. Wem erzählst du diese Geschichten? Verstehst du das? Oder Hoffnung? Ja? Du hoffst, hast eine schöne Meinung über Allah, oder nicht? Du hoffst, hast große Hoffnung in Allah. Ja? Aber deine Hoffnung ist nicht so wie die Hoffnung von jemand anderem. Ja? Zum Beispiel einer der Sahaba. Egal, was ihm passiert, er hat eine gute Meinung über Allah. Sein Iman ist auf so einem hohen Niveau, dass da überhaupt kein Platz ist für Nervosität oder sagt, ah, nein, aber bei uns schon. Wenn irgendwas passiert, wir, inshallah, es wird gut sein, aber wir haben diese Angst und sowas. Bei den Sahaba war das nicht so. Er war sofort überzeugt, ja, dass inshallah alles was gut sein wird, weil Allah subhanahu wa ta'ala verspricht und sagt, وَالْأَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ und der Sieg am Ende gehört den Gottesfürchtigen. Heiren inshallah ta'ala, bleiben inshallah ta'ala bei unserem Chef. Aywa. Eine Frage, wenn man jetzt Schirk in Liebe, wie kommt das? Ist das auch Schirk, wenn man jetzt zum Beispiel zu seiner Frau unterbrochen sagt, ich liebe dich und oh, ich liebe dich so sehr. Nein. Wir kommen dazu. Du hast wahrscheinlich damals gefehlt, als wir über Liebe als Schart von La ilaha illallah geredet haben. Wir haben Schurut von La ilaha illallah erwähnt. Schurut, was ist Schurut? Schurut, was ist ein Schart? Voraussetzung. Was bedeutet das Voraussetzung? Ah! Was bedeutet Voraussetzung, ja, Walid? Du, der mich anschaut, ja. Die Bedingung, also das muss da sein. Wo da? Im Glauben. Nein. Allgemein, dass du das... Du, Schippe. Was bedeutet Schart, Voraussetzung, Bedingung, was bedeutet das? Dass du hier sicher bist, dass es... La, sicher bist. Erst kennst du nicht Deutsch. Ich habe geglaubt, ich kann am schlechtesten Deutsch. Was ist eine Bedingung? Voraussetzung ist es ungültig. Ohne diese Bedingung ist es uns. Bedingung ist etwas, was vorher passieren muss. Ja? Voraussetzung, voraussetzlich. Du musst die Voraussetzungen erfüllen, damit es eine Sache gibt. Was ist die Voraussetzung für das Gebet? Islam, du musst Muslim sein, sonst ist dieses Gebet ungültig. Du musst was sein, du musst Wudu haben, sonst ist Gebet ungültig. Du musst vorher dich Richtung Mekka umgedreht haben. Wenn du das nicht machst, ist das Gebet ungültig. Es muss die Zeit eingetroffen sein. Wenn du vor der Zeit ein Gebet betest, ist dieses Gebet ungültig. Und was noch? Volljährig sein. Volljährig sein ist Schurut und Wujud. Damit es wajib ist, ist das Voraussetzung. Wenn es aber, wenn du minderjährig bist, bedeutet das, du darfst nicht beten. Du darfst beten, aber wajib ist es nicht. Nie, sowieso. Stimmt schon. Deine Aura muss bedeckt sein. Auch, Barakallahu. Das sind nur Voraussetzungen für das Gebet. Wir haben Voraussetzungen für La ilaha illallah erwähnt. Jemand kommt und sagt La ilaha illallah. Wenn er diese Schurut nicht hat, Schurutu Siha. Es gibt Schurutu Siha. Okay? Es gibt natürlich auch Schurutul Kemal, aber wir reden jetzt nicht von Schurutul Kemal. Schurut Kemal bedeutet, Schurutul Kemal sind Voraussetzungen für die Vollständigkeit einer Sache. Aber wir reden nicht von der Schurutul, wir reden von Schurutul Siha. Voraussetzungen, dass es die Sache überhaupt gibt. Dass die Sache überhaupt gültig ist. Wenn jemand La ilaha illallah sagt, er weiß nicht, was das bedeutet. Ist er ein Muslim? Nein! Wenn jemand La ilaha illallah sagt, er ist nicht überzeugt, er zweifelt, vielleicht gibt es Gott, vielleicht gibt es mehrere Götter, vielleicht gibt es. Er ist auch kein Muslim. Millionenmal kann er La ilaha illallah sein. Jemand kommt und sagt La ilaha illallah, aber er glaubt nicht das, was er gesagt hat. Er sagt, schau, diese Muslime, ich gehe jetzt morgen in die Moschee und sage, Ashhadu La ilaha illallah. Und alle werden mich immer sagen, Mashallah, Islam angenommen, Allah ist unser Bruder. Ich habe es nur reingelegt. Ich glaube, dass La ilaha illallah überhaupt nicht. Ich habe es nur so gesagt. Ist dieser Muslim? Nein, ist Kafir. Jemand sagt La ilaha illallah, aber er hasst La ilaha illallah. Er verabscheut Scharia. Er verabscheut diese Sache. Er, wenn du sagst, La ilaha, wenn du sagst Islam, beten, Muslime, Bart, Hijab, er macht so. Ja. Er will sich übergeben. Er sagt La ilaha illallah. Was bist du von Glaubensbekenntnis? Also ich bin Muslim. Ich bin nicht so praktisch, aber ich bin Muslim. Nein, du bist ein Kafir von oben bis unten. Ja. Jemand sagt La ilaha illallah, was gibt es noch für Schurut? Kabul, Akzeptanz. Er akzeptiert diese La ilaha illallah nicht. Er sagt, ich bin zwar Muslim, aber das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere das nicht, das nicht, das nicht. Fasten kann ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ja? Hajj will ich nicht machen. Hajj, was ist das? Ist nur, das hat man nur erfunden, damit der saudische Staat reich wird durch die Gelder von den ganzen Touristen. Die nennen sie Hajjis. Haben alles, sogar diese betrügen Leute. Ihr wisst, wie diese Kuffar sind, diese Aklanion, die ihrem Verstand Vorsprung geben über Islam. Verstehst du das, Barakallahu fik? Lies zum Beispiel in den Zeitungen, okay? Ich lese Zeitungen am Handy immer, weißt du, im Internet. Und wenn es so Debatten oder irgendwelche Nachrichten über Islam sind und sowas, immer wieder und immer öfter lese ich Kommentare, subhanallah, wo die Leute sagen, Religion, Religionen. Er macht keinen Unterschied zwischen Islam und Christentum und Judentum. Er sagt, diese Religionen, das ist Opium, das ist Blödsinn, das ist erfunden, haben die Menschen erfunden, um die Massen zu lenken. Religionen sind das größte Übel, Religionen sind wie Krebs, Religionen muss man abschaffen, gegen alle Religionen. Ja? Subhanallah. Wenn er sagen würde, nur gegen Islam, dann würde er sich selbst ins Knie schießen. Warum? Ja, weil Christentum gibt es nicht mehr. Wo? Wo ist Christentum? Ja, manchmal schreiben solche Analphabeten, solche richtige Bauernschädel, schreiben Europa, das ist christliches Land. Was hat die Kirche in Europa schon zu sagen? Was kann Kirche schon hier sagen, machen? Nix. Wer hört schon auf die Kirche? Wer schwört schon auf die Priester, irgendwelche alten Omas, die irgendwo in den Bergen wohnen? Wer? Die Jugendlichen? Glaubst du, die Jugendlichen glauben an Allah? An Gott? Ja? Ja, Rabbil Alamin. Sein Gott ist seine Bankomatkarte, Habib. Ja. Habt ihr letztens gesehen, die Nachricht, zum Beispiel was diese Ägypter, wer ist der Gott von ihnen, von den Ägyptern? Ja? Sisi, hast du gesehen? Sisi, Foto von Sisi, sie machen Tawaf um Sisi und dann machen sie alle Sejda. Also das nennt man Tatawur auf Arabisch. Fortschritte. Die machen gute Fortschritte. Ja? In Syrien war das genauso. Es hat begonnen, Demonstranten bewerfen sich mit Steinen, mit denen, und dann werden die schießen mit scharfer Munition. Ein Toter, zwei Toter, drei Toter, 100 Tote, 1000 Tote, 10.000 Tote. Bürgerkrieg. Bürgerkrieg in diesem Sinne. In Ägypten das Gleiche. Leute töten, okay, in Ägypten ist es ein bisschen anders, aber die töten schon viele Leute, wo ihr seid. Aber das, dann haben sie auch die Leute gezwungen, dass sie sagen, Bashar ist mein Gott, Ashadu Allah, Allah, Allah, Bashar. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Bashar. Dann begraben sie ihn lebendig. Habt ihr das gesehen? In Videos, ja? Bashar ist Gott und so weiter und so weiter. Mach Sejda. Die Leute machen Sejda zu Bashar, Demonstranten, und halten seine Fotos, und also gegen Demonstranten und so weiter. Das gleiche ist jetzt auch in Ägypten. Leute machen freiwillig, ohne Zwang. Niemand zwingt sie. Sie machen Sejda zu Sisi und machen Tawaf um sein Foto. Ja? Was ist Hukum von diesen Leuten? Hukum ist, dass diese Leute keine Muslime sind. Das steht schon einmal fest. Okay. Aber eine sehr wichtige Sache, eine gefährliche Sache ist, wenn das den Muslimen unklar ist, wenn ein Muslim diese Sache nennt, Fitna. Es ist Fitna, Bruder, in Ägypten ist Fitna, man weiß nicht mehr was und wer und wie. Ja? Das ist das größte Problem. Dass Muslime keinen Unterschied kennen zwischen einem Muslim und einem Kafir. Und das bringt die Muslime in Ägypten in sehr große Probleme. Aber inshallah, darüber reden wir ein anderes Mal. Wie gesagt, wir haben Mahabba erwähnt schon, als wir bereits über die Shurut La ilaha illallah geredet haben. Könntest du dich erinnern? Ja? Kannst du dich erinnern? Du kannst dich erinnern. Und du? Ich kann mich halt auch nicht erinnern. Wieso das? Ich habe schwaches Gedächtnis. Aber du wirst doch kennen, was die Shurut von La ilaha illallah sind, ja, alle. Ja? Das ist schon. Das ist schon ein Schock jetzt für mich. Ich bin wirklich ohne Text. Ohne Text. Wie heißt noch dieser Stoff? Was Bodybuilder nehmen? Vielleicht hilft ihm das, inshallah. Ich bin ihm kein Stoff. Haben wir Operation? Na, das geht nicht, Bruder. Barakallahu fikum. Das geht nicht. Dass jemand nicht Shurut La ilaha illallah kennt, das ist unakzeptabel. Oder dass er nicht die Bedeutung von La ilaha illallah kennt, Nefi wal Ithbat, also Kufr bi Tagut und Iman billah und diese Messiah, ist unakzeptabel. Das muss man detailliert kennen. Al-Muhim. Dritte Art von Shirk al-Akbar haben wir gesagt, Shirk al-Ta'a. Shirk in Gehorsamkeit. Wie kann man Shirk in Gehorsamkeit machen? Was ist eigentlich Gehorsamkeit? Jemand ist gehorsam oder jemand ist ungehorsam. Das Gegenteil von gehorsam ist ungehorsam. Und wir erwähnen immer die Sache und das Gegenteil von ihrer. Warum? Damit man die Sache besser verstehen kann. Fi didi yuzhiru, yuzhiru husnehu did. In der Wabididi ha tatabayyanul ashya. Schau, er hat es gelernt, mashallah. In der gegensätzlichen Sache, erkennt man die Tatsächlichkeit der Sache, die du verstehen möchtest. Wie verstehst du Schirk? Wie kannst du Tauhid verstehen? Richtig. Wie? Indem du Schirk gut lernst. Nur so kannst du, wie kannst du Iman und Islam verstehen? Nur wenn du Kufr kennst. Dann weißt du, wie willst du wissen, was süß ist? Nur wenn du weißt, was bitter ist. Immer das Gegenteil. Das Gegenteil, okay? Ja? Gehorsamkeit, das Gegenteil von Gehorsamkeit ist Ungehorsamkeit. Die deutsche Sprache ist schwach. Gibt es nur un dazu? Das ist schon ein Wort. Ja? Aber in der arabischen Sprache ist es nicht so. Jedes Wort hat seine eigene Wurzel und seinen eigenen Namen. Das eine nennt man Ta'a und das andere nennt man Isyan. Man kann nicht sagen Gair Ta'a. Du kannst schon sagen, Gair Ta, aber das sagen wir, die nicht Arabisch kennen. Ausländer. Gair Ta. Mahabba, das Gegenteil von Mahabba. Gair Mahabba. Nein, Kerahia. Und so weiter und so weiter. Was ist das Gegenteil von Haram? Mish Haram. Ist nicht Haram. Mu Haram. Halal, ja, Ibn Halal. Halal, ja, Ibn Halal. Habt ihr das verstanden? Taib, was ist Ta'a? Gehorsamkeit. Wie kann man Schirk in der Gehorsamkeit machen? Schirk macht man in der Gehorsamkeit, wenn du jemandem Gehorsamkeit zeigst, auf eine Art und Weise, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Ja. In welchem Sinne? Im Sinne, dass du Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam bist oder dass du einem Geschöpf, einem Menschen gehorsam bist und dabei bist du offensichtlich und klar ungehorsam Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Okay? Allah befiehlt etwas, ein Mensch befiehlt dir das Gegenteil. Du entscheidest dich für das Befehl des Menschen. Allah verbietet dir etwas. Okay? Jemand anderer verlangt das Verbotene von dir, du entscheidest dich für den Menschen, für das, wozu er dich also auffordert. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Okay? Und inshallah, wenn wir diese Aya erwähnen, wird durch diese Art von Schirk klar. Und dann werden wir diese Art von Schirk sofort in einer großen Menge von sogenannten Muslimen heute sehen. Sofort. Willst du sagen, Subhanallah, die meisten Menschen bei uns sind so. Naja, das ist es. Das ist Islam. Islam muss gelebt werden. Islam kann nicht nur in den Büchern sein. Ja? Der Islam wird immer in den Büchern bleiben. Ja? Aber das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass der Islam in den Herzen und in den Taten der Menschen ist. Ja, du hast immer so lustige Kommentare. Aber wenn man hier mit dem Kopf denkt, macht man was. Nein, Herz, Herz. Mit Herz denkt man, nicht mit Kopf. Mit Herz. Mit Herz. Kalb, das Herz ist recht geleitet. Aber im Kopf befindet sich deine Intelligenz. Okay? Ich habe damit zwar nichts. Es gibt zwei Sachen. Das eine nennt man Akel und das andere nennt man Verstand und Gehirn sind zwei verschiedene Sachen. Okay? Aber das will ich nicht vom Thema abbringen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaben min dunillah. Sie haben ihre Priester und ihre Mönche. Erbaben. Sie haben sie für Götter, für Herrscher genommen, min dunillah, außer Allah. Wa al-Masih ibn Maryam. Und Messias, den Sohn Marias, also Jesus, haben sie auch als einen Gott genommen, außer Allah. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier ein paar jetzt wichtige Sachen, okay? Die präzise, inshallah ta'ala, erklärt werden müssen. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn Maryam. Sie haben ihre Priester und ihre Mönche für Götter genommen, außer Allah. Und Messias, den Sohn Marias, haben sie auch für den Gott genommen. Ja? Dann sagt Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Aber ihnen wurde befohlen, dass sie nur einen Gott anbeten. Okay? Jetzt kommen wir zu dieser Aya, inshallah, in Bezug auf Gehorsamkeit. Sie haben ihre Priester, ja? Und ihre Mönche und ihre Herrscher, ja? Und ihre, was zählt noch dazu? Könige, ja? Und noch plus dazu haben sie Jesus, alayhi salam, zu Rab genommen. Erbaben. Erbab. Erbab ist Mehrzahl von Rab. Wer ist Rab? Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rab, Herrscher. Al-Alamin sind die Geschöpfe. Ja? Alles, was erschaffen ist, nennt man Alamin. Mehrzahl. Alam ist eins. Alamin ist Geschöpfe. Manche übersetzen das auch als Alam, als Welten. Ja? Herrscher der Welten. Okay, aber das ist eine andere Sache. Sie haben also Priester und Mönche und Herrscher und ihre religiösen Führer als Götter genommen. Und Jesus haben sie auch als Gott genommen. Dann sagt Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Aber ihnen wurde befohlen, dass sie nur einen Gott anbeten. Allah. Ha? Dass sie nur einen Ilah, ein Ilah. Was ist Ilah? Gott. Ilah. Und wir sagen, Ilah bedeutet Gott. Und wir sagen, La Ilahe, es gibt keinen Gott. Illa, außer Allah. Außer Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ja? Sie haben Mönche und Priester und Menschen und Jesus haben sie für ihre Götter genommen. Ihnen wurde aber befohlen, dass sie nur einen Ilah, nur einen Gott anbeten. La ilaha illa huwa. Es gibt keinen Gott außer ihn. Subhanahu amma yushrikun. Gepriesen sei er und weit von dem, was sie ihm zuschreiben wollen. Ja? Oder anhängen wollen von Partnern. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Jetzt kommen wir, Priester, Mönche, wie können die Götter sein? Adi ibn Hatim, ein Sahabi, der früher Christ war. Als er diese Aya gehört hat, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaben min dunillah wal masih ibn Maryam. Sie haben ihre Priester und Mönche für Götter genommen. Und Jesus, a.s. haben sie auch für Gott genommen. Allah hat ihnen aber befohlen, dass sie nur einen Gott anbeten, ihn, einzig und alleine. Es gibt keinen Gott außer ihn, subhanahu amma yushrikun. Ja? Adi ibn Hatim, ein konvertierter Christ, hat Islam angenommen. Er sagt zum Propheten, ja Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Wir haben diese Priester und Mönche und Minister und Präsidenten und Könige. Wir haben sie nicht angebetet. Der Prophet sagt, als sie euch befohlen haben, was Allah verboten hat, oder was sie euch befohlen haben, was Allah verboten hat, wart ihr nicht gehorsam in diesen Sachen? Habt ihr nicht auf sie gehört? Habt ihr nicht gemacht, das, was sie euch aufgetragen haben? Sagt er, ja. Der Prophet sagt, vertilke ibadetum. Auf diese Art und Weise habt ihr sie angebetet. Das ist dieses Anbeten. Ja? Dann kommst du und sagst, ja, bei uns der Präsident oder der Herrscher oder der König oder sogar der Hodja, ja, sagt, das ist halal, das darf man, das ist... Und die Leute gehorchen. Befolgen dem. Geh irgendwo, zum Beispiel, keine Ahnung, geh nach Türkei oder geh nach, wohin du willst, nach Jordanien und sag, man darf nicht Alkohol trinken. Es ist verboten, man darf das nicht machen. Dann wird sagen, sicher darf man das. Der König hat das erlaubt. Der Präsident hat das erlaubt. Sicher darf man. Geh hier und sag, es ist erlaubt, dass man vier Frauen hat. Du sagst, sicher nicht, man darf das nicht machen. Man darf nur eine Frau haben. Oh. Darf oder nicht darf? Wie sagt man auf Arabisch, darf oder nicht darf? Haram? Halal? Dürfen? Darfst du das? Nein, ist haram, darf man nicht. Halal? Ja, es ist erlaubt, man darf. Ja? Du darfst nicht Alkohol trinken. Sicher darf ich. Schau, im Gesetz steht, tak, tak, tak, Alkohol ist nicht verboten. Sicher, das... Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Deswegen, großer Schirk ist, wenn die Leute jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen in diesen Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Verstehst du diese Sache? Ja? Diese Sache muss verstanden werden, weil wer das nicht versteht, kann Muschrik werden. Wallah. Ja? Viele dieser Leute gehorchen jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Es muss nicht immer der Präsident oder der Hodja, oder der König, dein Tagut sein im Sinne, dass du ihn als Gott genommen hast. Es kann auch jemand anderer sein, dein Chef. Okay? Oder deine Frau. Oder deine Frau. Ja? Eltern können das auch. Mutter erlaubt dir nicht, dass du betest. Du darfst nicht beten. Ja? Du darfst nicht beten. Verstehst du mich, Barakallahu? Ist das auch zum Beispiel Dschihad der Phase 1? Derjenige, der nicht in Dschihad, das ist jetzt ein anderes Thema, eine ganz andere Sache. Okay? Weil ein Muslim leugnet das im Grunde nicht. Okay? Er leugnet das im Grunde nicht. Er verbietet dir das aus einem anderen Grund. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ein Tagut verbietet dir das auf Ebene seines Glaubens, seiner Akhida. Ja? Den Tawagid. Der schlimmste Schlag für ihn ist, wenn du mit ihm diskutierst und sagst, Allah hat das verboten. Wer ist Allah, dass er was verbieten kann? Ja? Allah hat das befohlen. Er dreht durch. Warum? Weil sein Gott ist die Regierung. Die Regierung kann verbieten und kann befehlen. Und wenn du deppert bist, dann schicken sie dir die Polizei. Und wenn du noch blöder bist, dann werden sie dich anzeigen und dann kommst du vors Gericht. Ja. Schwachkopf. Hat nichts in der Birne. Er weiß nicht, dass er Yawm al-Qiyamah vor das größte Gerichtshof gestellt wird. Ja? Vor dem Gericht Allahs wird er stehen. Ja? Und wenn Allah seine Polizei schickt, dann gibt es kein Entkommen. Verstehst du das, Barakallahu? Dann gibt es kein Entkommen. Die werden kommen, dich schnappen und das war's. Chef, eine Frage dazu. Darf man einen Rechtsanwalt dazu zählen, wenn man einen Prozess bekommt? Oder? Der Rechtsanwalt, du kannst einen Rechtsanwalt nehmen, dass du dich mit ihm beratest, in Bezug. Weil du kennst ja ihr Gesetz nicht, das ist ja studiert. Was darf ich, was kann ich, was sind meine Rechte, was... Ha? Aber nicht im Sinne, dass du ihn als deinen Wakil nimmst, als deine Vertretung, im Sinne, dass du sagst, du darfst machen alles, was du willst. Weißt du? Und dann kommt und sagt, ich schwöre auf die Verfassung, ich werde das Gesetz also respektieren und so weiter und so weiter. Du hast den... Ist dein Vertreter, hat das in deinem Namen gesagt. Ja? Und da zählen, wie der Professor immer sagt, Al-Halefu ala niyatil mustahlif. Der Schwur ist auf der Nie von dem, der von dir verlangt, dass du schwörst, nicht auf deine, auf deiner Nie. Okay? Ich komme und sage, ich schwöre. Und du sagst, ich schwöre. Aber du hast, ich schwöre, dass ich morgen Kebab essen gehen will. Nein, nein, nein. Du schwörst auf meine Nie, was ich meine. Ja? Schwöre, dass wir haben jetzt irgendeinen Vertrag. Okay? Jetzt weißt du es. Okay? Aber das ist nicht so dramatisch. Es ist dramatisch für den, der es nie gelernt hat. Ich meine, deine Aussage ist nicht dramatisch. Ich habe Schlimmeres gehört. Einmal habe ich zu einem, einer sagt mir ein Hadith und sagt, der Prophet, als er in Mekka einmarschiert ist, ist er reingekommen mit vier Zöpfen. Es gibt auch Überlieferungen mit drei Zöpfen. Ja? Also er hat vier Zöpfe gehabt, und auf dem Kopf hat er einen Helm gehabt, einen Metallhelm, und auf dem Körper hat er solche Hemd aus Kettenhemd, ja? Aus Ketten. Also, ein richtiger Kämpfer. Ja? Hat eine Kettenhemd gehabt, vorne und hinten. Und einen Helm und Zöpfe hat er gehabt, hinten. Okay? Und ich sage, Subhanallah, ich höre zum ersten Mal diesen Hadith über Zöpfe. Und er sagt, wie konnte dir das entgehen? Du bist ein großer Muhaddis. Dann habe ich geschwiegen, wisst ihr. Okay? So viel zu dem, was du gesagt hast. Ich habe das nicht gewusst. Also, es gibt so viele Sachen, die wir nicht können, die wir nicht wissen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Eine Sache, die wir zum ersten Mal im Leben hören, für jemanden, der ist damit aufgewachsen. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Wenn wir zum Beispiel irgendwo hingehen, in eine islamische Familie, ja? Kleine Kinder wundern sich über dich. Wallahi, schau dir den wieder, wie er sich benimmt. Ja? Er erinnert mich an diese Munafikin, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Wallahi, ich kann mich erinnern, einmal, wir waren in Mekka, waren wir, okay? Hajj, es war Hajj-Zeit, okay? Und das ist ein kleines Kind, ein Kind, du sagst, der ist ein Kind, der hat nicht einmal, sein Gehirn ist richtig entwickelt. Aber er ist in so einer Umgebung erwachsen, wo Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesetz sehr respektiert werden. La hawla wa la quwwata illa billah. Und ein alter Haji kommt und da ist ein Sackerl. In diesem Sackerl waren nur viele Sachen. Und er kommt und schaut rein. Und der Kleine sagt zu ihm, gehört dir Sackerl? Und er sagt, nein, er sagt, es ist haram, dass man in fremde Sachen herumwühlt. Das war wie ein Schock für den Alten, wisst ihr? Und für den Kleinen war das normal. Wieso schaust du in die fremde Sachen? Fremde Sackerl gehört nicht nur, du guckst rein. Das ist haram, das darf man nicht machen. Der Kleine, ganz cool und normal, er hat sich nicht vorbereitet für diese Szene, dass er sagt, na, jetzt warte ich hier ein paar Stunden, bis ich mein Opfer habe und ihn fertig mache. Ist ein Kind. Ein Kind kann ja nicht so fies planen, wisst ihr? Ja? Sondern das ist diese aufgewachsen in so einer Umgebung. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? La haula wa la quwwata illa billah. Sachen, die wir heute hören, wisst ihr, von irgendwelchen blöden Wörtern und Schimpfwörtern und so und im Fernsehen schaust und nix, weißt du, du bist cool, ja? Geh irgendwo in einem Dorf oder wo nur Brüder leben, wo sie nach Scharia leben und sowas. Und sag irgend so ein Wort, die kleinen Kinder zerfleischen dich, Bruder. Wie Juj und Majuj springen sie auf dich und, ja. Allahu Mustan. Taib, habt ihr das verstanden, inshallah ta'ala? Gehorsamkeit. Nächste Sache. Haben wir noch Zeit? Ja. Wie viel? 20 Minuten. Noch 20 Minuten. Ich wollte noch eine wichtige Sache dazu erwähnen, aber sie ist mir entgangen irgendwie. In Bezug auf Ta'a, auf Gehorsamkeit. Ja? Was hat diese Sache, ja, diese Art von Schirk mit dem Schurut von La ilaha illallah zu tun? Oder wie kann man eine Verbindung machen? Ja, Hamza. Zu Gehorsamkeit, Akzeptanz. Akzeptanz. Und? In Kehrt, das Befolgen. Ja? Akzeptanz, Al-Kabul. Und in Kehrt, das Befolgen, sind Voraussetzungen, dass La ilaha illallah von dir angenommen wird. Du kommst und sagst, La ilaha illallah, aber ich will nicht beten, ich will nicht diese Scharia befolgen. Ich sage, La ilaha illallah, damit ich Muslim werde, offiziell. Ja? Du willst vielleicht bei vielen Schwachköpfen, wirst du offiziell zu einem Muslim. Du wirst Glaubensbekenntnis Muslim. Aber du bist in Wirklichkeit kein Muslim. Wenn du ablehnst, La ilaha illallah, und das, was La ilaha illallah von dir verlangt, von Gehorsamkeit und, ja, und Akzeptanz. Wenn du das ablehnst, willst du nicht hören. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Direkt sieht man, subhanallah, dass diese Art von Schirk, ja, im Asl, wer sie begeht, ist kein Muslim. Im Asl, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Verstehst du das? Ja? Der Prophet s.a.w. sagt, La ta'ata lil makhluk fi ma'siyati al-khalik. Es gibt keine Gehorsamkeit einem Geschöpf in der Ungehorsamkeit gegenüber dem Schöpfer. Okay? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Du kannst nicht jemandem gehorchen, wenn das Ungehorsamkeit ist gegenüber Allah. Auch wenn das deine Eltern sind. Okay? Deine Mutter kommt zu dir und sagt, du musst dich rasieren. Oder dein Vater sagt, rasier dich. Ich werde mich nicht rasieren. Allah hat das befohlen, dass ich mich rasiere, dass ich mir Bart wachsen lasse. Allah hat mir befohlen, dass ich mir Bart wachsen lasse. Und Allah hat mir befohlen, dass ich den Schnurrbart wegschneide. Hat mir Allah befohlen und ich werde das nicht machen. Vater sagt, ich werde dich verprügeln. Verprügeln mich, rasier mich, wenn du willst. Aber ich selber werde mich nicht rasieren. Das ist, ja? Wallahi, so etwas ist passiert. Ja? Einmal habe ich von so einem Würstchen gehört in Medina. Student, studiert Scharia. Okay? Studiert Islam. Student, drittes Jahr, viertes Jahr, ohne Bart. Und einer kommt zu ihm und sagt, hey, wieso rasierst du dich? Du studierst Islam und rasierst dich? Und er sofort, er war fies. Aber Allah hat ihn dann später erniedrigt. Er hat die Kraft verloren, zu diskutieren. Verstehst du mich? Das ist eine, Allah hat dich im Stich gelassen. Okay? Wenn du fies bist und wenn du ungerecht bist, Allah wird dich im Stich lassen, wo es wirklich hart auf hart geht. Du hast keine Argumente mehr. Du stehst blöd da. Ja? Aber wenn du gottesfürchtig bist, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich unterstützen. Er wird jemanden schicken, der dich unterstützt, auch wenn du selber schwach bist. Ja? Al-Muhim. Der Student sagt zu ihm, wieso rasierst du dich, hast keinen Bart und so. Okay, der andere Student wollte ihn auch ein bisschen provozieren, weil er so einen Bart gehabt. Okay? Ja? Und Leute aus Europa und sowas haben einen starken Haarwuchs. Ja, so einen Bart. Und er sagt zu dem Saudi, wieso rasierst du dich? Und er sagt, wieso ist das ein Problem? Er sagt, natürlich ist es ein Problem. Er sagt, okay, was ist mit dem König? Er wollte ihn aufs Glatteis locken, damit er irgendein Wort sagt gegen den König und das war's. Du kannst schon deine Sachen packen. Ja? Der Saudi hat das gesagt? Oder? Ja, der Saudi sagt zu den anderen Studenten. Er sagt, ja, der König hat auch kein Bart. Ist das ein Problem für dich? Und der war aber klug. Er nimmt sofort 1 Euro raus und auf dem 1-Euro-Schein ist Fahd, der König, der saudische alte König, der vor Abdallah war. Okay? Und hat seinen coolen Bart halt so hier, Ice Cube, wie auch immer, Saksuka nennt man das in Saudi-Arabien, Saksuka. seinen Bart und er sagt, schau, er hat einen Bart, man sieht an ihm, er ist männlich, hat einen Bart, aber du rasierst dich, du hast gar nichts. Und da hat er ihn, weißt du, auf fiese Art und Weise wieder, ja? Wieso hast du nicht einmal wenigstens einen kleinen Bart, so einen Ziegenbart? Ja? Ziege. Der Kleine ist geblieben, also ohne Text. Dann hat er, die Diskussion war vorbei, alles. Dann kommt er und sagt ehrlich gesagt, ich muss dir gestehen, ich habe ein Mädchen geheiratet, sie stammt aus einer sehr reichen Familie und ihr Vater ist Offizier in der Armee. Ja? Ich habe ein Vermögen für sie bezahlt, keine Ahnung, 70.000 Real oder sowas hat er bezahlt. Ja? Ein Vermögen habe ich bezahlt als Mehr. Okay? Wenn irgendeine kleine, ein kleines, sie ruft sofort ihren Vater an und sagt, ja, der, und Vater kommt, holt sie ab und ich sehe sie wohl lange nicht. Ja? Und dann muss ich betteln um meine Frau, die gehört mir, aber ich muss betteln um mein Recht, dass meine Frau wieder zurück nach Hause kommt. Ohne Momento. Er hat alles gegeben, er hat kein Geld mehr. Alles hat er gegeben für diese Frau. Haus, Wohnung, dies, Einrichtung, Meher. Da Feier. Ja? Es gibt auch irgendeine blöde Eier. Man muss auch den Bruder der Frau, der Mutter der Braut, dem Vater der Braut, man muss ihnen irgendwas kaufen. Auto und so weiter. Und ja, du nimmst, also musst du bereit geben, also sei zu geben. Weißt, Allah ist da, so ein Blödsinn. Elohim. Und er sagt, ich habe Bart gehabt. Er sagt, Wallah, ich habe Bart gehabt. Und in der Nacht ist sie gekommen und hat mir eine Seite wegrasiert. Hier, ich musste den ganzen Bart rasieren. Und seitdem trage ich keinen Bart und so. Ich habe Probleme, meine Frau mag das nicht und so. Die hohe Ziege. Und so einer studiert Islam. So einer studiert Islam. Und dann wird dieser islamische Student morgen euch Vortrag machen über Bart und über Eherechte, Rechte der Frau. So einer wird euch morgen Islam erklären. Einer, der sich nicht traut, wegen seiner Frau und ihrem Vater, der Offizier ist, er traut sich nicht Bart wachsen zu lassen. Was ist mit diesem Mann? Das ist kein Mann. Und was noch schlimmer ist, okay, er hat keinen Iman. Das ist das Schlimmste. Ja, er gehorcht jemanden, einem Tahut. Er, ja Rabbi, ja Rabbi. Was würde unser Emin machen? Kurzer Prozess, Allah. Ja? Nicht seine, sondern ihre Haare. Werden weg. Ja. Ja. Beides ist wajib. Ja? Beides ist wajib. Also eine Frau darf nicht die Haare schneiden. Ja? Im Sinne, dass sie ihre Haare schneidet, dass sie wie ein Mann aussieht. Okay? Oder dass sie ihre Haare rasiert. Das ist haram. Okay? Manche Ulema, wie zum Beispiel Ibn Uthaymin, sagt, die Frau darf überhaupt nicht die Haare schneiden. Gar nicht. Die muss lange Haare haben. Okay? Aber das ist jetzt eine andere Sache. Okay? Genauso muss der Mann auch Bart haben. Ja? Du willst Haare haben, mashallah, schöne Haare, und deinem Mann da, willst du den Bart verbieten? Das ist nicht normal. Das ist gegen die Natur, Allah. Ja? Und gegen Scharia ist es sowieso. Ja? Stimmt's? Hey, barakallahu fikum. Taib. Wenn mir irgendwas einfällt, inshallah ta'ala, werden wir das nächstes Mal erwähnen. Das ist das nächste Thema, inshallah ta'ala. Aber khair. Nächstes Mal, inshallah ta'ala. Aywa. Shirkul Mahabba. Die vierte Art von Shirk. Jemand wird kommen und sagen, es gibt auch andere Arten von Shirk. Es gibt andere Beispiele für große Shirk. Aber alle Beispiele, alle Taten des großen Schirks ist in einer dieser vier Arten drinnen. Nenn irgendeine Art von Schirk, irgendeinen Schirk, den du kennst. Wer möchte? Grab anbeten. Grab anbeten. Wohin, wo gehört das hin? Eins. Okay. Dua. Eine andere Art von Schirk. Götzen. Was Götzen? Statuen. Das ist das Gleiche. Menschen. Das Gleiche. Dass du falsche Absicht hast. Nicht im Namen Allahs etwas zu tun, sondern im Namen deines Chefs. Zum Beispiel, nein, da hast du aber nicht ein Beispiel genannt, sondern du hast die Regel sofort, ich meine, die ja, von Jesus. Eine abseine Tat. Eine Menschengefahr. Die Jesus als Absicht. Ja. Sicher, Magie. Sicher, Magie. Ist eine Tat des Kufers. Aber das gehört zu Gehorsamkeit, weil du gehorchst dem den Djinn und den Shayatin. Ja? Aber das ist ein gutes Beispiel. Was noch? Hakimir sowieso. Eine Menschengefangene. Derjenige, der nicht mit Scharia richtet. Ja? Schirk. Warum? Weil Allah hat Gesetz gemacht. Für wen? Für uns Menschen. Wir müssen Allahs Gesetz befolgen. Jemand verlässt dieses Gesetz und nimmt Gesetz von jemand anderem. Nicht von Allah. Was bedeutet das? Das bedeutet, er hat einen anderen Gott akzeptiert. Einen anderen Gesetzgeber bedeutet einen anderen Gott. Weil Allah ist Gesetzgeber. Verstehst du das? Allah ist Gesetzgeber, er macht Gesetze. Er sagt, verboten, erlaubt. Jemand, der ein anderes Gesetz akzeptiert, er hat Schirk begangen in Schirku. Da und? Schirku Ibad auch. Schirku Dua. Er hat von jemandem Lösung, er hat jemanden um Lösung gebeten bei einer Sache, wo nur Allah ihm die Lösung geben kann. Ja? Ist das nicht so? Es gibt viele sogenannte muslimische Stämme. Wenn sie sich streiten, sie gehen zu dem Oberhaupt, der Älteste von dem Stamm. Wie machen wir das? Was ist passiert? Ja, er hat mein Hühnchen überfahren. Er sagt, ja, du musst in eine von hinten treten und keine Ahnung, 20 Watschen und ihr seid quitt. Du verlangst von dem, dass er in eurem Fall richtet und er hat keine Ahnung vom Islam. Ja? Allah hat gerichtet in diesem Fall. Wenn du jetzt mit deiner Kutsche mein Hühnchen überfährst, irgendwo in Kurdistan oben, ja? Allah hat das bereits geregelt. Wir brauchen nicht irgendeinen Stammesführer, der uns das nach einem kurdischen oder türkischen oder albanischen oder afghanischen Gesetz regelt. Ja, Islam. Was würdest du machen? Hamza. Okay? Wie heißt du noch einmal, Bruder? Ibrahim. Überfährt Hühnchen von Luqman. Dann kommen sie zu dir. Sie wissen, dass Scharia studiert, Alhamdulillah. Was würdest du machen? Nein, es ist auch erlaubt. Wer hat von wem? Es ist erlaubt, es ist erlaubt. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala verlangt das von ihnen. Wenn ihr hier irgendwo unein seid, ja, der Ibrahim sagt, ich will Entschädigung. Der andere sagt, ich bin nicht schuld, du bist selber schuld. Ja? Dann sagt Ibrahim, okay, gehen wir zu Hamza, hat Islam studiert. Und er sagt, okay, wir wollen das Gesetz Allahs. Also er sagt, ich bin schuld und er sagt, ich bin nicht schuld. Na, er sagt, du bist schuld. Und er sagt, nein, ich bin nicht schuld. Du bist selber schuld. Okay. Gut. Das Problem ist gelöst, inshallah. Der Beschuldiger, der Kläger, braucht einen Beweis. Okay? Und wenn er keinen Beweis hat, muss der Beschuldigte schwören, dass er die Sache nicht getan hat. Und damit ist das Problem vom Tisch. Okay? Wenn er aber sagt, ich habe es getan, okay, aber ich bin trotzdem nicht schuld, obwohl ich es getan habe, ich bin nicht schuld. Ja? Achso, er ist nicht schuld, ja, weil Atelef, Fedil Amin. Ja? Oder jemand nun. Also, wie da lernen wir Tante auch nicht. Ja, inshallah, gut. Also, Schaden in einem, also von einer vertrauensbildenden Person, er haftet nicht dafür, wenn er also ordnungsgemäß, also es war jetzt eine Kutsche, du hast ein Ding überfahren, du bist normal gefahren. Okay, aber ist es üblich, dass die Hühnchen so frei auf der Straße herumlaufen, bei allen oder nur deine? Alle anderen haben ihre... Das ist die Frage. Ja. Aber das ist schon, mashallah, sehr gut. Ja? Okay, jetzt her mit dem Hühnchen. Nein, du. Barakallahu fikum. Ja? Wie gesagt, Allah befiehlt uns, tabaraka wa ta'ala, und sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bei deinem Herrn, sie glauben nicht, bis sie dich nicht als ihren Richter in ihren Angelegenheiten, Streitigkeiten, bis sie dich nicht als ihren Richter akzeptieren und nehmen. Wenn wir irgendwo streiten, dann nehmen wir Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten als unsere Richter in unseren Streitigkeiten. Wenn wir das ablehnen und sagen, nein, wir wollen nicht Scharia, regeln wir das nach unserem Indianer-Kodex. Ja? Oder regeln wir das wie die Piraten. Okay? Ja? Der Schwächere wird den Haien also vorgeworfen. Ja? Verstehst du das, Barakallahu? Ja? Wer das macht, er ist ein Jahil. Nicht nur Jahil, sondern Jahiliyun. Ja? Jahiliyye und Jahil sind zwei verschiedene. Was ist Jahil? Und Jahiliyye? Die Zeit davor. Vorislamische Zeit. Kufrzeit. Jahili ist ein Kafir. Ja? Und Jahil ist ein Muslim, der kein Wissen hat. Kann aber auch ein Kafir sein. Nächste Art von Schirk ist Mahabba. Ja? Schirkul Mahabba. Schirk in Liebe. Dass du jemanden liebst, so wie man nur Allah subhanahu wa ta'ala lieben darf. Okay? Oder dass dich die Liebe zu jemandem dazu bringt, dass du was? Dass du auf Allah subhanahu wa ta'ala Befehle oder Verbote, dass du sie ignorierst. Okay? Liebe. Man kann auch gleich dazu nennen, Schirk in Angst. Schirk in Angst. Du hast von jemandem so sehr Angst, du begehst Kufr und Schirk. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Ja? Bleib wir hier, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Unter den Menschen gibt es welche, sie nehmen andere Götter außer Allah. Ja? Sie haben andere Gottheiten. Endad bedeutet falsche Gottheiten. Endad bedeutet Erbab, wie Erbab hier in diesem Sinne. Ja? Falsche Gottheiten. Oder Tawagit. Das ist alles die gleiche Bedeutung. Erbab oder Endad oder Tawagit. Taib. Wo sind wir stehen geblieben? Yuhibbunahum kehubillah. Es gibt Menschen, sie haben andere falsche Gottheiten genommen außer Allah und lieben sie, wie man nur Allah lieben darf. Oder sie lieben sie so sehr wie Allah. Das ist Schirk. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Leute, die jemanden lieben, wie man nur Allah lieben darf, oder mehr, wa yazen billah, egal um was es sich handelt. Ja? Ob es sich um Menschen handelt, oder tote Menschen, oder Dämonen, oder Steine, oder eine Partei, okay? Oder eine Nationalität, oder eine Rasse, oder eine Flagge. Ja? Er liebt diese Regierung so sehr, ja, dass er alles macht, was diese Regierung von ihm will. Wie die Araber sagen, Yakum wa yakud. Er steht und sitzt, er steht auf und setzt sich für sie hin. Er macht für sie alles. Okay? Aber für Allah macht er nicht alles. Weil die Liebe zu dieser Partei, die Liebe zu dieser Flagge, die Liebe zu dieser Regierung ist so groß, da bleibt kein Spielraum für Ungehorsamkeit. Aber bei Islam, bei Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er liebt diese Sache. Und dafür macht er alles. Und das وَالَّذِينَ آمَنُوا sagt Allah وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ هُبَّنْ لِلَّهِ. Aber diejenigen, die glauben, Allah lieben sie am meisten. Allah lieben sie am meisten. Deswegen derjenige, der Allah nicht liebt, er kann nicht nach vorne kommen. Niemand, in keinem Sinne. Ja? Nach vorne, was bedeutet nach vorne? Dass du nach vorne gehen kannst, weitergehen kannst. Natürlich in die richtige Richtung. Was bedeutet nach vorne kommen? Okay, Islam, aber was? Wie? Vorankommen. Sich entwickeln. Bei was? In Sie entwickeln in was? Barakallahu fik. Wir wollen präzise sagen, das ist alles in Ibadah, in Ilm. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fik? Ja? Taqwa gehört zu Ibadah auch, inshallah. Ja? Im Iman. Dass du dich da positiv entwickelst. Er hat sich zwar positiv entwickelt, körperlich. Hat Bizeps 45. Ja? Linkskulhu Allah hat. Keine Ahnung. Ja, wir wollen positive Entwicklung im religiösen Sinne. Versteht ihr das, Barakallahu fik? Ja? Liebe ist wo? Ich meine, wie willst du deine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala zeigen? In deinen Taten. Liebe zeigt man in den Taten. Ja? Verstehst du nicht? Und durch die Ungehorsamkeit zeigst du was? dass deine Liebe, entweder dass du Allah nicht liebst oder dass deine Liebe zu Allah schwach ist. Der aslan keine Liebe zu Allah hat, der ist kein Muslim. Okay? Aber die Allah lieben, einige haben diesen Asl dieser Liebe, Fundament der Liebe, sie lieben Allah, aber einige lieben Allah mehr und einige lieben Allah mehr. Das ist der Iman. Bei manchen ist Iman schwach, bei manchen, aber du hast Iman, du liebst Allah. Aber deine Shahwa, der Shaitan überwältigt dich in bestimmten Fällen und so weiter und so weiter. Ja? Aber nie so weit, dass du Kufr begehst. Wenn es dich dazu bringt, dass du Kufr begehst, dann hast du keine Liebe zu Allah. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Das sind Sachen und Komponenten, die alle miteinander verbunden sind. Liebe und Angst vor Allah und Hoffnung und Gottesfürchtigkeit und Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala und Überzeugung und. Das sind alle Sachen, über die wir uns nie Gedanken machen. Wir machen uns meistens Gedanken über das Äußerliche. Okay? Ja? Es gibt Brüder, das ist von der Jahiliyyah geblieben. Wisst ihr das? Ja? Das ist von der Jahiliyyah geblieben. Früher zum Beispiel, wenn du irgendwo fortgehen möchtest, ja? Du ziehst dich an, machst dich schön, Frisur, Gel, du gehst raus. Weil die Leute gucken auf dein Äußerliches. Er hat jetzt, mashallah, alhamdulillah, begonnen zu beten, Muslim, mashallah. Dieses Phänomen ist noch immer bei ihm geblieben. Ja? Er will, aber auf islamische Art und Weise. Er kennt sich den Bart, gibt Parfüm, nimmt schöne Weste, Gelabir, mashallah, und kommt in Iman. Aber das wirklich Wichtige, das wirklich Relevante, was im Herzen sich abspielt, darauf hat er gepfiffen. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Das sehen ja die Menschen nicht. Die Menschen sehen ja nicht, was in deinem Herzen ist. Oder? Aber das Problem ist, Allah subhanahu wa ta'ala sieht, was in deinem Herzen ist. Ja. Deswegen, wir wollen Leute, dessen Herz gesund ist. Weil wenn das Herz gesund ist, ist auch der Körper gesund. Okay? Die Leute, die ein kaputtes Herz haben, ihr Körper ist unmöglich was? Gesund. Er wird sich rasieren, er wird rauchen, er wird Sünden machen, er wird, warum? Weil sein Herz noch krank ist. Okay? Aber ist es möglich, dass sein Körper äußerlich gesund ist, aber sein Herz harban, kaputt? Sicher, ein Munafik. Ja? Äußerlich, mashallah, ist der Beste. Aber sein Herz ist kaputt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Eure Aufgabe ist, dass ihr in Aqidah, was wir bis jetzt gelernt haben und geschrieben haben, dass ihr das alles auswendig könnt. Dass ihr das alles gut lernt. Okay? Beweise für das. Ah, Bismillah. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Schau, er hat mich erinnert. Das ist gut. Hättest du das nicht gesagt, würde ich das vergessen. Also, Schirk in Liebe, haben wir gesagt, Sura Al-Baqarah 165. Stimmt's? Gut. Shirku Ta'a. Surah At-Tawba. 31. Taib. Shirk in Absicht. Hud, Surah Hud, 15 bis 16. Inshallah Ta'ala bei dieser Sache könnt ihr auch Inshallah Ta'ala in den Tafsir gucken, Inshallah Ta'ala. Da werden detailliert noch einige Sachen erwähnt, Inshallah Ta'ala. Und Da'wa Al-Ankabut. Schirk. Das heißt, Schirk gibt es nur bezüglich diesen vier Punkten. Und gibt es auch erläuterte Punkte. Alle Arten von Schirk oder Schirk in Taten, okay, kommt in eine dieser vier Kategorien. Sonst. Okay? Halas. Ja? Irgendwer hat Schirk begangen. Dann wird dieser Schirk in einer dieser Kategorien, dieser Arten sein. Ja? Jemand haben wir vorhin erwähnt. Jemand ruft den Propheten und sagt, ja, Rasulallah, kannst du mir das geben oder dies geben oder du beschwerst dich für eine Sache bei dem Propheten zusammen. Wo hast du Schirk begangen? In Dua, in Dawa. Warum? Weil das, was du verlangst vom Propheten, der Prophet ist tot. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ist nicht auf dieser Welt. Und der Prophet kann dir auch nichts geben. Der Prophet ist ein Mensch. Ein Mensch kann dir nichts geben. Kann der Prophet dir jetzt ein Kind geben? Du hast keine Kinder und du sagst, ja, Rasulullah, gib mir Kinder. Kann der Prophet das machen? Wenn du glaubst, dass er das machen kann, dann bist du kein Muslim. Du kennst Allah nicht. Ja? Weil Allah ist der Al-Khaliq, der Schöpfer. Ja? Das ist das Problem. Die Leute kennen Allah nicht. Das sind nur halt diese Sachen, erwähnen wir. Wer es nicht versteht, das ist wallahi nicht mein Problem. Es ist nicht mein Problem und ich fühle mich überhaupt nicht schuld, dass er das nicht versteht. Warum? Weil wir haben Tauhid erwähnt. Ja? Wer Tauhid versteht, diese Arten von Schirk sind nur eine zusätzliche Information zur Verdeutlichung von dem, was wir gelernt haben. Okay? Wenn du Allah kennst, Allah ist Al-Khaliq, der Schöpfer. Allah ist Al-Razik. Allah ist der Hakim oder Hakem oder Alim oder Hakim. Wenn du das alles, wenn du Allah kennst durch seine Namen und Eigenschaften, weißt du sofort, dass wenn jemand diese Eigenschaften jemand anderen zuschreibt, dass er Kafir ist und Muschrik und kein Muslim. Und dass er diesen jemanden, den er eine Eigenschaft Allahs zugeschrieben hat, ja, dass er sein Ilah ist, seine falsche Gottheit wie Yasin Ilah. Das ist nur eine Zusatzinformation zur Verdeutlichung, dass wir die Sache präzise lernen wie Studenten, damit wir es auch anderen Leuten weiter beibringen können auf diese Art und Weise. Jemand macht jetzt hier und du sagst, Bruder, das ist Bruder, was heißt der Bruder? Komm, schick, das ist Schirk, das darfst du nicht machen. Ja, das ist nicht dein Bruder. Das darf man nicht machen, dass wer so etwas macht und ist, kommt in die Hölle. Ja. Er sagt, ich glaube nicht an die Hölle. Sagst du, wir sehen uns. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika.